Danke, danke, danke, danke. Leck mich einer am Arsch. Lass uns mal durch hier. Lass uns mal durch. So, hier, einmal bitte zur Seite. Oh, Entschuldigung. Ja, nee, so, jetzt hier. Schön. Ja? Hallo? Ich höre dich rauschen. Das heißt, du bist da. Jetzt höre ich dich nicht bei Rauschen. Mit wem redest du? Ach so, doch, du bist doch da. Da bist du. Da hast du dich versteckt. Mann, Mann, Mann, da hast du dich versteckt. Ja, es ist, ihr hört die Aufzeichnung vom 6. März 2012. Das ist die Aufzeichnung des Kein-Porncast, den wir am 6.12. aufgezeichnet haben. Weil wir haben uns gedacht, okay, für den Fall, wir haben alle Folgen doppelt produziert, für den Fall, dass wir uns mal irgendwie verstreiten oder so. Und ja, Jule, wie geht's dir heute? Sehr gut. Mhm. Und dir? Mir geht's auch gut. Das Problem ist nur, dass wir ja diese Sendung extra dafür aufgezeichnet haben, dass falls wir uns mal streiten sollten und wir halt dann kein Material haben oder so. Was sehr wahrscheinlich sein kann, dass wir uns streiten. Das stimmt, aber dafür haben wir ja die passende Idee halt rausgepackt, oder? Ja, stimmt. Das war ein guter Plan, oder nicht? Ja, war ja auch meine. Ja, im Übrigen, deine Idee war wirklich gut. Ja, finde ich auch. Ja. Es war ja absehbar, dass wir uns zerstreiten und so. Ich wüsste auch gar nicht, worüber. Also eigentlich ist diese Aufnahme, die wir zur Sicherheit gemacht haben, eigentlich totaler Unsinn, oder? Weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir uns irgendwann so streiten, dass wir nicht irgendwie, dass wir dann nicht mehr senden oder so. Doch, ich schon. Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Klar. Auf keinen Fall. Vielleicht falle ich dir irgendwann ins Wort, unterbreche dich, lass dich nicht dein Thema zu Ende reden und du mutest dich. Das wäre ja Quatsch, das würde ich ja so nicht machen, das wäre total Banane. Ich lasse dich doch Wieso nicht dann würdest da. Du das nicht? Ja, ich lasse dich doch nicht alleine da im Stream rumhängen. Wieso? Würdest ja, du es nicht machen? Nee, nein, das gehört sich nicht. Also das ist nicht meine Art und Weise. Ich würde dir dann einfach sagen, hier, guck mal. Ich habe gerade ein Thema auszuführen. Warte eine Sekunde, bitte. Ja, aber das wär's doch gar nicht du. Sowas würde ich machen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt und du kannst mich mal. Ja, so ähnlich würde ich das ja auch machen. Ich würde es so ein bisschen charmanter ausdrücken. Also ich würde mich nicht einfach irgendwie muten und gehen oder so. Das würde mir nicht zu Gesicht stehen. Nee, du würdest auch keine Sounds einspielen. Ich habe noch, mein Soundboard ist zu der Zeit jetzt noch nicht so richtig fertig. Ich arbeite ja dran, dass wir halt hier Sounds auch richtig haben. Aber ich habe zum Beispiel, habe ich hier so, so einen kleinen Brontosaurus. Ja, aber ich denke mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns streiten werden, wirst du deine Sounds doch schon irgendwie in die Reihe bekommen haben. Wie lange willst du denn nur noch so stümperhaft hier streamen? Ja, bis ich das irgendwann mal im Griff habe oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, bin mir noch nicht so ganz sicher. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Ja, aber ich glaube, dass je mehr ich an diesem Setup arbeite, aber wir sind ja auch kein Tech-Podcast. Na, jetzt haben wir eigentlich überhaupt gar keine Themen in irgendeiner Richtung, weil wir ja eigentlich nur einen Probelauf machen. Also als, wie nennt man das denn? Weiß ich nicht, du bist doch der Profi hier. Ich habe ja keine Ahnung. Wann sag ich mir, wir sind jetzt im Dezember? Da habe ich ja noch gar nicht so lange gepodcastet. Nein, wir sind, ach ja, Dezember, gar nicht 6.3. 6.12. Wir sind gerade hier im Nikolaus. Ja, und guck mal, wir kennen uns. Seit Oktober podcaste ich erst mit dir. Ja, stimmt. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass wir das irgendwie täglich mal machen oder so. Echt? Ich halte dich ja jetzt schon wöchentlich nicht aus. Na gut, aber wir könnten das täglich machen. Ich habe da so ein Konzept. Ich würde es Porncast nennen. Nee, Porncast mache ich mit dir nicht. Wieso das denn nicht? Also wir könnten hier, weißt du, ich stelle mir das so vor, ja, wir suchen uns irgendwo so einen guten CC-Porn. Ja, irgendwie hier so ein Homemade-Dorm-Porn. Homemade-Dorm-Porn. Oh, da habe ich ja auch schon einen neuen Sound. Sekunde, wenn ich am Rhymen bin, dann würde ich mir immer so einen Hip-Hop-Sound einspielen. Ja, der wird dann so sich ungefähr anhören. Yo, yo. Dorm-Room-Porn. Das hat sich gerade besser gerimt. Wie war der Rhyme gerade? Ich habe keine Ahnung. Dorm-Porn. Born. Born, born, born. Ja, so irgendwie war das. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so diese. So die Idee, so einen Porncast zu machen und dann halt so ein Porn zu nehmen, wo dann die Leute zu Hause einfach den muten, ja, und wir dann halt das nachsynchronisieren würden. Wie fändest du das? Ich darf keinen Porncast mit dir machen. Sagt wer? Meine beste Freundin. Mit der hast du darüber schon gesprochen, dass wir sowas machen Ja, würden. dass irgendwann du mit irgendeiner Schweinigkeit hier ankommst und dass ich dann zu Nein sagen muss. Weil sie mag dich ja auch nicht. Also ist das klar, wie ihre Antwort dazu aussieht. Hey, dann hat die noch keine Podcasts gehört von mir. Doch. Nein, ich glaube nicht. Doch, sie hat den linken Podcast von dir gehört. Ja, gut, zu Recht. Zu Recht hat sie. Ist das auch so eine linke Bazille? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, das ist ein Fascho. Ja, total. Ah. Nee, die kommt eher so aus einem CDU-Haushalt und so. Und ihr versteht euch, ihr seid beste Freundin. Ja. Sogar mehr als das. Also, sie ist mir mehr eine Schwester als meine Schwester. Weiß deine Schwester, dass sie dir eine bessere Schwester ist als deine Schwester? Ja, das weiß die. Aber ich denke, wenn wir das täglich machen, dann ist der Streit sowieso vorprogrammiert. Also müssen wir diese Sendung hier aufzeichnen, ohne das geht's nicht. Ja gut, aber okay, das sehe ich ja ein. Aber meinst du, dass es wirklich sinnvoll ist, dass wir so eine Sendung als, wie nennt man das denn, was wir da, so einen doppelten Boden, so ein Fall, nee, auch kein Killswitch. Ich komme nicht drauf, wie man das nennt, aber ja. Ja, auf jeden Fall halte ich es für sinnvoll, sowas aufzuzeichnen für den Eventualfall. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wenn wir täglich senden würden, uns irgendetwas in so einen Streit bringen würde, dass wir nicht mehr senden. Das glaube ich einfach nicht. Ja, aber du bist ja auch naiv. Das mag sein, aber eine gewisse Und du kennst Naivität. dich nicht. Und du kennst dich nicht. Kennst du dich? Ja. Bist du sicher, dass du dich wirklich kennst? Ja, und ich weiß, dass ich mich mit dir streiten werde. Ja, aber doch nicht so, dass wir dann nicht mehr miteinander reden. Vielleicht lösche ich auch deine Handynummer aus meinem Handy. Ja gut, das könntest du ja alles tun, aber das wäre Und doch dann nur block Tem dich. ja, aber das wäre doch nur temporär. Das wäre doch einfach nur temporär. Ja, du würdest doch einfach nur sagen, hier, komm. Na, und dann wird hier wieder angerufen und wird gesagt, ah, komm, lass uns doch mal wieder hier senden oder was. Glaubst du, so einfach ist das, mich umzustimmen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe? Ne, ich weiß es nicht, aber du würdest so eine Entscheidung ja gar nicht treffen von so einer Tragweite. Na, du kennst mich nicht gut. Tja. Ja, und wie nennen wir das dann, wenn ich keinen Porncast mit dir mache? Das ist eine geile. Sag das doch mal, das ist eine geile Idee, glaube ich. Wie nennen wir das denn, wenn wir dann keinen Porncast machen? Genau so, das ist es. Wir nennen es keinen Porncast. Ja. Nicht? Das ist gerade langweilig. Was, es so zu nennen? Ja, wenn unsere täglichen Sendungen so abgehen wie die gerade, da würde ich abschalten. Also ich würde gehen. Und ich glaube, da wäre ich nicht die Einzige. Ich weiß nicht, also ich sehe es anders. Ich glaube nämlich, dass in unserem Chat, ja, irgendwann mal ein LOL-Pwn sein wird und der wird bestimmt genauso wie ich jetzt auch gehen. Und zu Ja gut, Recht. aber Ist ja es wohl ist. langweilig, wie wir hier die Aufnahme machen. Ja. Ja gut, sagen wir es mal so. Für jeden, der geht, kommen aber auch meistens noch drei mit. Ja, liebe Leute, ihr hört den. Die gehen dann mit. Ja, die gehen damit. Ihr hört den Keimporncast vom 8. März 2012, kurz nach der gestrigen Sondersendung, die wir eingelegt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir davon übrigens einen Rip haben. Das ist, glaube ich, so mein Problem, weil ich habe auf jeden Fall nicht gerippt, das weiß ich. Ja. Aber naja, auf jeden Fall ist es tatsächlich so. Wir sind natürlich am passenden Tag heute live und wir können auch den Chat sehen und wir wissen auch, dass ihr alle da seid und wir haben auch das Rio Gate heute mitgemacht und haben eure Sitzblockade auf dem Stream hier gesehen und mussten die Zelte gerade abbauen mit Flammenwerfern. Ja, und jetzt ist alles gut. Jetzt sind wir wieder da. Naja, so einfach war Wieha! das auch nicht. Das war schon, eigentlich war das war, ich will jetzt nicht sagen Kinderspiel, aber da hat Mama Sollte ich das angerufen. jetzt bestätigen oder dir in die Tour vermasseln? Mir wäre ja nach Tour vermasseln. Ja, das ist es dir stets und ständig dabei. Ja, weil so einfach war das nicht. Ne, es war auch harte Überzeugungsarbeit für mich. Ich will auch gar nicht sagen, also es war harte Überzeugungsarbeit zu sagen, hier komm, Jule, wir müssen jetzt hier auch mal wieder schön an eine Schippe zusammen. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass das gespielt war, weil es war nicht gespielt. Nein, Wir wollen richtig war ja jetzt. auch nicht. Nein, also weil es war nicht geplant, was gestern gelaufen ist und was heute gelaufen ist. Und es ist auch nicht so einfach, mich dann wieder milde zu stimmen. Das ging dann schon ein paar Oktaven höher bei mir. Ja, das stimmt. Ja, Du hast dich und ein bisschen angehört wie eine Mischung aus Terrier. Pavarotti und Nena. Das Ding ist, ich kriege meine Stimme irgendwie nicht richtig hin. Also ich werde immer heiser, wenn ich Ja. schreie und zu lange rede. Ist echt so. Das ist voll gemein. Und dann höre ich mich echt an wie Gianna Giannini und so. Nein, du hast hier eine Mischung aus Pavarotti und Nena. Ich empfange da ein Signal. Hat sie mal bei The Voice of Germany gesagt. Aha, ich habe Voice Ja, of Germany Dina, nie ja, gesehen. du guckst ja nur N24-Kack-Dokumentationen über Aliens. Die war bei The Voice of Germany, war die Teamleader oder was auch immer. Und da, wenn die dann sich für einen von ihrem Team entscheiden musste, hat sie immer gesagt, ich empfange ein Signal, ein ganz klares Signal. Und hat sich dann für einen entschieden. Was? Ja. Die hat einen Schuss gehabt, oder? Ja, aber das ist ja Nena, die hat sowieso einen Schuss, aber die hat dann immer gesagt, sie hat ein Signal. Also, ich würde jetzt mal ganz ehrlich, hat Nena das gesagt oder vertust du dich gerade mit Nina Hagen? Nein, die Nina Hagen war mal bei Popstars, aber nicht bei The Voice of Germany, das war Nena. Ja, aber die kriegt auch die ganze Zeit Signale, die Nina Hagen. Die meint ja Ja, auch, aber die wäre hier schon. unterschiedliche Art. Die Nena meint es eher so esoterisch, ja, und die Nina Hagen meint es eher so alienmäßig. Ach so, ja, das macht die Sache jetzt aber auch nicht besser. Nena ist der ESO-Tusse? Ja, so ein bisschen, glaube Nee, ein ich. bisschen geht nicht. Ein bisschen ESO Ich kannst du sag nicht sein. ein bisschen. Nee, gibt auch nicht ein bisschen schwanger. Gibt auch nicht. Das gibt's nicht. Ah. Also, nein. Bist du auch ein bisschen ESO? Reibst du an irgendwelchen Steinen oder so, wenn Nein, ich du. bin ein bisschen schwanger. Ja, da könnte sein, dass du da ein bisschen doof bist, wenn du meinst, du bist ein bisschen schwanger. Nö. Nö. Ich kann ja nichts dafür, dass der Mann das nicht fertig bringen konnte. Und dann nur ein bisschen. Ach ja. Ich lese gerade den Chat. Es war echt schwer, ja, den Chat zu lesen und nicht darauf reagieren zu können. Es war wirklich schwierig, oder? Ja. Es ist schon also ich würde ja gerne wissen, wer uns wirklich geglaubt hat, dass es eine Aufzeichnung von irgendwas für den Eventualfall ist. Das würde mich ja interessieren, ob wirklich jemand geglaubt hat, dass wir etwas Eventuelles aufgezeichnet haben. Das würde mich echt interessieren. Da wäre ich jetzt so ein bisschen riemig. Ah, okay, der Aki nicht. In Wirklichkeit saßen die alle zu Hause und haben Fingernägel gekaut. Die dachten nämlich, wir kommen gar nicht mehr wieder raus. Ich Ja, hätte hatten es Sie auch geglaubt. recht. Ich war dem sehr skeptisch. Aha. Ja. Der Möb ist Nein. denn der Möb 424 ist nämlich ein ganz schlauer. Ich glaube, das ist ein Kerl. Und der ist schlau. Der hat die Theorie, die er vorhin hatte, die war auch gar nicht mal so schlecht. Das hätte echt passiert sein können. Was, dass du mir das Wort abgeschnitten hast, wie zum eine Nein, Milliardensten nee, nee, Male? nee. Nee, nee, nee, er hat gesagt, wir streiten uns immer und irgendwann hat bestimmt einer im Streit was gesagt, was so gemein war für den anderen, dass er dann nicht mehr redet oder so. Aber das machen wir ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie gemein oder so ankeifen. Ich meine, gut, du hast mich heute angeknurrt am Telefon die ganze Zeit, aber das Problem war, ich meine, jetzt kann ich es dir ja sagen, jetzt ist ja wieder alles hier in eingebutterter Butter, ja, die gute Butter. Es heißt übrigens die gute Butter. Während du dich da halt so echauffiert hast, ja, musste ich ja, also was heißt lachen ist falsch, aber ich musste mich halt amüsieren, weil ich die ganze Zeit dran gedacht habe, ob das bei Wir müssen reden genauso gewesen ist. Ja, bin ich die ganze Zeit, habe ich dieses Bild im Kopf Ich war der gehabt, ja. Sympathische von den beiden. Ich muss nur noch rausfinden, wer der Sympathischere von den beiden ist. Naja, die sind eigentlich beide gleich sympathisch, aber ja, ich habe mir das halt vorgestellt, wie die miteinander telefonieren und dann hier, ja, nee, das geht nicht mit der Facebook-Seite, das geht nicht mit der Facebook-Seite. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr lustig gewesen eigentlich. Sehr lustig. Findest du? Ja, ich fand das. Ich glaube, die können nicht so gut dich zusammenscheißen wie ich. Also die beiden können nicht so gut dich zusammenscheißen wie ich das kann. Ja, man weiß es nicht. Man Doch, weiß ich es nicht. weiß das. Ich weiß das. Man weiß das nicht. Ich weiß das. Ich kann das nämlich echt gut. Ich weiß Und es mit nicht. einer sehr tiefen Stimme. Nee, das war überhaupt keine tiefe Stimme. Würdest du Ich mich eigentlich. krieg aber echt das Heiser, diese Heiserkeit kriege ich nicht mit. So, normal ist es okay, aber seitdem ich da die Stimme weg hatte zwischen den Jahren oder so, ist es echt schlimm. Was wolltest du gerade sagen? Ich unterbreche dich immer so gerne. Ja, nee, es war nichts Wichtiges. Das war wirklich nichts Wichtiges. Nee. Nee. Nee. Nee, nee. Nee. Nee. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir echt total. Du wirst ja merken, wenn ich mich mute, dann weißt Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich habe überlegt, dich zu fragen, ob du dich nicht muten willst, um darüber nachzudenken. Moment. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Was hast denn du gerade gemacht? Na, ich musste gerade hier mal etwas umstellen, weil mein Terminal hat sich gerade gemeldet. Ja, ich wohne ja seit neuestem im Terminal und hat mir gesagt, dass hier gleich irgendwas am USB rausfliegt und ich hoffe, dass es gleich nicht anfängt zu knistern. Aber ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Haben wir eigentlich jetzt mehr Zuhörer, also du brauchst die Zahlen nicht nennen, als gestern nicht alleine oder weniger? Müsste gleich sein, aber ich habe das nicht so ganz verfolgt, aber es müsste gleich sein. Also das heißt, das ist auch gut zu wissen, es tut sich halt nichts, ja, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wir machen das halt jetzt so, du machst es immer alleine. Nee. Nee. Nicht? Wobei uns unterscheidet, und ich glaube, deshalb würde ich die Zuhörer eher behalten als du. Ich kann den Chat alleine bespaßen. Du kommst dann mit irgendwelchen Richtig. Tierstimmen, die überhaupt gar keine Tierstimmen sind. Das stimmt überhaupt nicht. Tiere raten mit Rio ist immer, immer, immer, immer eine unglaublich neue Erfahrung. Ich habe auch viele neue Tiere jetzt mittlerweile für den Fall, dass ich nochmal alleine sein sollte. Ich habe euch viele neue Tiere mitgebracht hier. Also Explobob, ich war gestern sowas von genial alleine, ja, diesen scheiß Podcast total unvorbereitet zu machen. Das hätte keiner so gut hinbekommen wie ich gestern. Das stimmt, es war wirklich gut. Das war auch vom Content war das total geil. Deswegen kriegst du ja jetzt auch jeden Tag noch einmal eine Stunde allein. Nee. Guck mal, Gesichtskirmes geht jetzt ins Bett. Gesichtskirmes konnte noch nicht schlafen, weil er Angst hatte, dass es keinen Das Porncast ist mehr eine gibt. Die. Die Wenn ich das nicht richtig, Gesichtskirmes. wenn ich das richtig abgespeichert habe, ist Gesichtskirmes eine Frau. Sicher? Deshalb gute Nacht, Gesichtskirmes. Sicher? Irgendwann müssen wir mal uns darüber unterhalten, wie du zu diesem Namen gekommen bist. Ja. Ich glaube, das ist einfach. Also es fing damals an, als sie zur Botox-Behandlung gegangen ist. Und dann schätze ich mal einfach, ja, ist es dann eskaliert. Da ist auch ein Tux, ist auch im Chat hier. Du musst aber jetzt nicht von dir auf andere schließen. Schließlich wirst du fälschlicherweise immer als Frau gehalten. Da muss ja auch irgendwas passiert sein. Ja, das könnte daran liegen, weil ich einfach nur langes Haar habe. Und Und zu das viel Botox scheint. genommen hast. Ja, genau, weil man, wenn man mich von hinten anspricht, sieht man ja Botox. Ich habe Ja, in nämlich den Po Gesäßimplantate. Ja, vielleicht. genau, ich habe Gesäßimplantate, so wie. Wie heißt der völlig fertige Freak hier? Ach, wie heißt der? Glöckner. Ja, wieder Glöckner, genau. Was? Ist Welcher aber Glöckner? cool. Welcher Glöckner? Wir müssen noch Explobob gute Nacht sagen. Ja, natürlich, wir sagen Na. jetzt jedem Einzelnen, der geht, sagen wir dann auch gute Nacht, Jule. Hallo, die meisten, die heute auch mit im Chat sind, haben mir gestern den Arsch gerettet. Und im Grunde dir auch. Ja, auf jeden Fall meinte ich damit Jürgen Drews, meinte ich damit mit seinen Ach, Implantaten. Jürgen Drews. Ich Jürgen meinte den Drews. Klöckner, das ist so ein Designer von Pompös, nennt sich die Marke. Ist der öfters auch mal in Notre Dame? Dann kenne ich den. Keine Ahnung, ob der in Notre Dame ist, aber der ist meistens bei diesen Teleshopping-Kanalen. Wie heißt der mit Nachnamen? Klöckner. Aha, und wo ist er dann, wenn er in Notre Dame ist? Und Hat ein er bisschen ist gedauert, kein. oder? Ja. Aber er sieht nicht so schlimm aus wie Quasimodo. Quasi der Modo. Ja. Sag mal, hättest du eigentlich gerne keine Homepage? Wie keine Es gibt so einen Homepage. Service, der bietet an, keine Homepages zu machen, sehe ich hier gerade. Ich bin gerade auf der Julp83. Hat minus gar minus keine minus homepage.de. Keine Homepage, kein Impressum. Keine Homepage, kein Impressum. Ich verstehe den Witz irgendwie nicht. Versteht ihr den im Chat? Ich verstehe das nicht. Keine Homepage, kein Impressum. Leck mir einer in den Arsch, ist das geil. Ah, schön. Und das hat mich jetzt hier ein bisschen maßgeblich erheitert. Ah, ist das schön. Ja, ich merke, dass du, ja, okay. Dich total lustig findet, dass ich dich Ich, total lustig finde und ja, richtig. so über deine Witze lachen muss. Ja, aber der ist so wirklich gut, oder? Keine Homepage, kein Impressum. Nee, ich verstehe das nicht. Was ist eigentlich ein Impressum? Das ist etwas, wo man verantwortlich ist. Ach so. Ja. Hast du eigentlich was rausgefunden? Ja. Dinge, die funktionieren? Ja. Ja. Also bist du sozusagen Erfinder. Ja. Heißt du eigentlich Lisa in Wirklichkeit? Nein. Kennst du Nein. noch, wir sind ja so alt, ja. Wie hieß diese Sendung, wo man dann in dieses Schweinchen 5 Mark reingeworfen hat bei der Sendung? War das nicht Beruf verraten? Wer bin ich? Wer bin ich, war das, genau. Ja, wer bin ich? Das sollten wir auch machen. So irgendwie Möb bin ich oder so. Ja, irgendwie sowas sein. Ein Möb, Möb, wer bin ich? Mit Ucash spielen wir das dann. Wobei ich ja gestern dann auch philosophiert habe, warum das denn Ucash Ja, das habe ich mitgekriegt. Das war auch die aller. Also, ich meine, ich weiß jetzt übrigens, wer mitgerippt hat. Der WWF hat es gerippt. Also, Jule, jetzt ganz ehrlich, ja. Dieses UK, UK, aber England hat doch gar nicht den Euro. Naja, ich weiß noch nicht, warum man immer solche Sachen so abkürzen muss. Das war wirklich sehr, sehr, sehr putzig. Ja? UKash. Du weißt, Wer warum kommt es. denn, ja, wer kommt denn darauf, dass das You von Du und dann Cash von Cash ist? Das kann doch auch einfach nur UK sein. Ja, aber dann würde es doch UK Ash heißen. Und das würde dann klingen wie Ass. Und das macht dann schon mal wieder keinen Sinn, oder? Doch. Das macht Sinn, ja. Okay. Ja, wenn das für dich Sinn macht, dann gut, dass du mit deiner Tausenderleitung keinen Schaden anrichten kannst im Internet groß, und weil das alles zu lange dauert. Mein Internet besteht auch immer. Das Ja, hört nicht das einfach so ist. mal in der Nacht auf, währenddem man am Podcasten ist. Ja, das mag sein, aber mein Tausender, ja, ist halt performant. Mal 16. Performant mal 16. Apropos, tut mir leid, ich habe nicht vergessen, dass du ab heute Fanboy von Messi bist. Wieso? Ja. Wieso? Weil er gesagt hat, dass wenn der kein Porncast weitergeht, dass er dann offiziell ganz im ganzen Internet bekannt gibt, dass er ein Fanboy von Messi ist. Im ganzen Internet Ja, sogar? hat er gesagt. Boah, im ganzen. Also nicht nur Ja. irgendwie im Deutschen, sondern schon Nee. international. International. International. Pff, ja gut, da braten wir einen an Storch. Und die Beine recht knusprig. Ja. Ma magst du knusprige Storchenbeine? Ja. Aber deine nicht. Ich habe ja auch keine Storchenbeine. Ich Ach meinte jetzt komm. so, ob du Ach ein... komm. Ich glaube, ich schicke mal gleich ein Bild von meinem Bein oder so. Ja, ein Beinbild. Ich habe übrigens nicht das Lied von echt gefunden, was ich eigentlich anstatt eines Intros einspielen wollen würde. Das habe ich nicht gefunden. Das ist ein Aber bisschen. ich wusste zumindest den Titel. Ja, du wusstest den Titel, ja. Das hat dich ja Weil auch geoutet als Fan. er wollte mir nämlich nicht glauben, dass ich auf einem Echtkonzert war in der Batschkap in Frankfurt. Ja. Nee, es ist auch die richtige Location für die geilste Band. Ich war mal in Recklinghausen. Wie heißt denn das? Wie heißt denn dieses Scheißding? Keine Ahnung, die Batschkap ist Theaterfestspiele. bekannter. Ja, aber da ist immer so ein, in Recklinghausen ist immer so ein Fest. Und da hat auch echt gespielt und hat eine Pulle gegen den Kopf gekriegt. Und hat auch eine riesige Platzwunde gehabt. Aha. Also finde ich jetzt überhaupt nicht okay. Ja, kann man ja nicht machen. Der von echt hat eine Platzwunde gehabt. Ja, naja, der von hier, der, wie ist der? Der Simon oder Kim. was, ne? Kim, Ach ja, so. genau, Kim, Ich glaube, Kim war süß. Boah, Kim war richtig süß. Und boah, leck mich einer an der Arschloch. Der Ja, war, der war echt boah. süß. Boah, aber Franina Blütenstaub, das war schon so eigentlich der hübscheste Bub im ganzen Dorf, doch. Da durfte auch mal jeder drüber rutschen über den. Du auch? Ich bin ja nicht aus seinem Dorf. Kann ich ja nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Weißt du, wo der, als echter Fan, weißt du doch bestimmt, wo der hergekommen ist, oder? Flensburg kamen die. Echt? Ey, was ich alles weiß für einen Unsinn. Ich glaube, die kommen echt aus Flensburg. Also ich weiß, dass die auf der Reeperbahn mal nackt ein Video gedreht haben. Ja, glaube ich, weiß ich auch. Aber die haben echt in der Batschkap gespielt und die hatten waren keine Vorgruppe. Waren die nackt? Nee. Hättest dich aber gefreut, oder? So als echtes Fangirl hättest du doch da gesagt, hier so, oh Kim, hier, komm, sag mal die Kimme. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich nur meine eigenen Witze lachen kann. Ja, aber das ist nicht sehr sympathisch. Oh, Doc. Aber wenigstens du kannst über deine Witze lachen. Na komm, Kim, Zammer, die Kimme ist schon extrem lustig, oder? Nee. Nicht? Nee. Das sagst du doch jetzt nur, das sagst du doch jetzt nur, weil ich dich in deinem Fangirl-Sein störe, oder? Vom Kim. Ich bin gerne Fangirl vom Kim. Ich fand den gut mit Kim und der Kimme. Ich könnte ihn jetzt auch stundenlang nochmal rezitieren. Ja. Ach, deswegen heißt das Lied so. Ach, das hieß gar nicht Junimond, das hieß Julemond. Mist, auf die Idee kam ich nicht. Sonst hätte ich das nämlich rausgesucht und hätte das als Intro dann umgesungen und nochmal umgedichtet. Mist, auf die. Ah, für das nächste Mal, Jule. Für das nächste Mal. Wenn wir uns wieder streiten. Ne? Da machen wir schön hier auch mal da den Julemond hier, doch. Aha. Du bist heute nicht so irgendwie. Wir sind heute nicht so witztechnisch auf einer Wellenlänge, oder? Weißt du, ich hau dir hier am laufenden Band, hau ich hier die Perlen des Humors raus. Ja? Ja, die Diamanten, die ungeschliffenen Rohdiamanten der. Es wird Ja, immer aber schlimmer, so oder? hören sie sich halt auch an. Ungeschliffen und roh. Ja gut, aber du bist ja dann, du bist ja sozusagen die Poliermaschine meines Humors. Ach so. Werde ich dafür bezahlt? Das wissen wir doch beide, dass du beim Möb Möb das Geld säckeweise nach Hause trägst. Also bisher habe ich noch nichts auf meinem Konto. Dann überprüf mal Also dein auf Konto. meinem Konto, nicht auf deinen, den du für unser Konto, so, weißt Wir haben ein gemeinsames Konto. du? Da weiß ich jetzt aber nur nichts von. Ja. Noch nicht. Aha. Ja, dann muss ich mal hier zur Bank und mal gucken, wie das da so aussieht. Das würde mich ja mal interessieren. Klar, wenn du Ihr nichts wisst. mehr drauf hast, weißt du, wo es ist. Ja, das hilft mir doch nichts, weil ich weiß ja nicht, wie ich dann drankomme. Das ist natürlich ein Tja, bisschen blöde. das ist doch Sinn der Sache. Ja, die Frage ist, ob die neue Couch wirklich sein musste fürs Wohnzimmer, aber okay, das ist Für ja. mein Wohnzimmer muss das sein. Du Ja. brauchst ja keine. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich leben muss. Ja. Ja, weil wir es ja sowieso nicht miteinander aushalten, in getrennten Wohnungen ganz weit weg. Nein, wir Ja. sind kein Paar. Ja, Das, deswegen haben wir auch eine. ich halte ihn schon täglich nicht in der Sendung aus. Wie soll ich denn das dann 24 Das Stunden? würde mir, also ganz ehrlich, das würde mir auch wirklich richtig, richtig, richtig auch noch fehlen in meinem Leben. Ja? Also ich wüsste nicht, ich bin, nee, ihr habt da gar keine, nee, ehrlich nicht. Also alles, was ich jetzt damit vergleichen würde, wäre gemein den Leuten gegenüber, wo ich es mit vergleichen würde. Ja, das ist. Du weißt, dass nach gestern meine Hemmschwelle, mich zu muten, ganz gering ist. Ja, ich weiß. Entschuldige. Ja. Gestern hätte ich es noch nicht gemacht, weil ich wäre nie so gemein gewesen, den Rio hier alleine hängen zu lassen, egal wie gemein er immer zu mir ist, ja? Aber ab gestern überlege ich mir das dann zweimal. Wieso das denn? Weil du einfach gegangen bist. Bin ich Nein, dann, überhaupt gar nein, du hast nicht. dich einfach gemutet. Das ist aber was anderes. Ich war ja da. Du warst zickiger wie eine Zicke. Ist dir das eigentlich klar? Ja. Aber deswegen mache ich ja. Och, ich hab. Alter, yo. Hier, so, bist du so tieretechnisch so auf den Stand der Dinge oder sind Tiere für dich jetzt hier so ein Buch mit sieben Siegel? Kommt auf die Tiere drauf an. Okay, kennst du einen Mufflon? Ja, ich glaube schon. Das sind aber nicht so kuhartige Dinger mit langen Haaren, oder? Ne, das sind Yaks. Das ist ein Nee. Yak. Meine, ich gucke ja generell gerne diese Zoosendungen. Aber Mufflon sagt mir gerade nichts. Also es gibt einmal eine Marke. Finde ich auch geil. Also, es ist übrigens meine neue Lieblingsbekleidungsfirma, ja, namens Mufflon. Natural. Ja, das ist schon extrem geil. Aber die Tiere sehen auch echt lustig aus und die machen auch tolle Geräusche. Also, ich habe die für meine Studie jetzt natürlich, versuche ich die zu imitieren. Es dauert noch ein bisschen. Also, bis zum Mufflon ist noch ein weiter Weg, weil die sind nicht einfach. Ja. Fledermaus habe ich jetzt auch neu im Repertoire. Aha. Ja, könnt ihr doch nicht hören, weil das ist ja Ultraschall. Der war gut. Der ist gut, oder? Ich Also finde den der auch war gut. echt. Ja, danke, Wir müssen danke. mal applaudieren. Oh ja, Sekunde. Hab ich sogar hier, hab ich sogar hier als große Applausversion? Danke, danke. Und als kleine arbeite ich dran. Ja. Bist übrigens schlimmer als eine Frau mit PMS. Gestern gewesen. Soll ich dir ausrichten? Sagt wer? Der Aki. Der Der Aki ist Aki. nämlich ein ganz netter. Also, ich glaube Der hätte ja. mich gestern auch gerettet, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, jemanden in den Stream zu holen. Der Aki. Ich kannte mal Ja. jemanden, der hieß Aki. Das war der Bruder vom Kollegen. Der hieß eigentlich, wie hieß der denn eigentlich richtig? Du bist jetzt nicht der Bruder von meinem Kollegen, oder Aki? Er müsste ja vielleicht wissen, wer dein Kollege ist. Und PMS sind prämenstruale, nee, Störung. Nee. Doch, oder? Ja, das ist egal. Bei dir ist das so, das P kann bei dir auch Post sein. Das ist egal. Aber bei dir gibt es keinen. Es gibt eigentlich nur Vor Prä der und Periode Post. ist nach der Periode. Oder nach der Periode ist vor der Periode. Richtig, richtig, richtig. Bei dir geht das fließend über, wortwörtlich, ja, Ah, von Prä Syndrom. zu Siehst Post. du, das Syndrom, Syndrom klingt so kacke. Das ist eine Syndrom. Störung. Gibt's übrigens einen geilen Film, einen geilen alten Film, das Steinzeit-Syndrom. Richtig geiler Film. Welchen Tabak ich rauche? Ich rauche Turner aktuell. Ich habe jetzt so meine Liebe zu Turner gefunden, weil ich finde, das ist auch standesgemäß. Wenn du drehst, solltest du Turner rauchen. Ja. Eigentlich würde ich am Echt? liebsten, Achtung, Wortwitz, Hörner. Nee, der war nicht gut. War nicht gut, ne? Aber wenn ich eine Tabakfirma hätte, dann würde ich sie Hörner nennen. Aha. Aber der turnt wirklich ganz schön. Also, das ist so ein richtiger Lungenschmaus hier. Das Gibt's ist. den bei Rewe? Den gibt es auch bei Rewe, ja, tatsächlich. Den gibt es tatsächlich auch bei Rewe. Wobei, also meine normale Tabakmarke ist ja eigentlich Jean Barth, ja, der weltbekannte Seefahrer. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal, das ist auch eine lustige Begebenheit, die wollte ich mal ganz kurz erzählen, wenn du mir da nicht ins Wort fallen möchtest. Und zwar. Hallo? Der ist neu. Der ist einfach mal neu. Wie neu? Ja, der ist neu, wenn wir beide einfach so spontan nichts sagen. Der ist neu, der ist gut. Ich wollte dir jetzt nicht ins Wort einfallen. Wir wissen ja, wie das endet, Wir wissen, wie wenn das man endet, dem, ja. wenn man dem gotthaften, großen Wright Burns ins Wort fällt und ihn daran hindert, sein tolles Thema zu erwähnen. Manchmal bin ich ja schon ein bisschen divanös am so rumschweben hier durchs Studio. Ja? So langsam kriege ich, glaube ich, irgendwie einen Gottkomplex oder so. Deshalb wollte ich dich gestern noch nicht Gott nennen. Ja, ich habe es auch schon hier so an der Leber irgendwie ein bisschen, dass ich meine Hand da immer so. Ja. Gut, auf jeden Guck mal, der Fall. Möb 424 ist eingeschlafen. Ja, dann wird ihr meine Geschichte jetzt wieder aufwecken, weil sie ist nämlich wirklich wunderschön. Sie ist wirklich wunderschön. Ich war in einem Tabakladen, da war ich noch relativ frischer Raucher, ja, junger Raucher, und bin dann da rein und da war so eine ältere Dame. Es war so eine ganz schlimme Bude, so ein ganz schlimmer Kiosk, wo auch jede Menge komische Leute rumgehangen haben in dem Kiosk. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne einmal Jean Barth und Blättchen. Und da schaut sie mich an und rief an ihr Tabakregal, Jean Barth, Jean Barth, wo bist du? Und dann holte sie, weil das ist ja ein Seefahrer, ja, dann holte sie so eine Bierpulle und machte dann das, was ich immer mache, nämlich. Ah, oh, das Schiff vom Jean ist da. Da ist er. Dann hat sie mir den Tabak da hingelegt. Und ich habe ehrlich gedacht, okay, die hat richtig eine der Bremse, aber im Nachhinein finde ich das richtig geil. Aber leider gibt es die Frau wahrscheinlich nicht mehr und den Laden gibt es auch nicht mehr. Das ist keine coole Geschichte, oder? Ich merke schon, meine Geschichten werden irgendwie immer. Langweiliger. Jule, bist du noch da oder bist du eingeschlafen bei meiner Geschichte? Ich bin eingeschlafen, Na, aber ich wenigstens fand der durfte Chat dich meine hören. Geschichte lustig. Ja, aber die sind einfach nur nett. Nein, das ist kein Anstandslachen. Das ist schon ein aufrichtiges, lustiges Lachen. Ein Lachen, ein Lachen, ein Lachen. Wieso hörst du die? Ja, ich höre den Chat. Ich habe hier so ein Text-to-Speak. Ja, und da höre ich das. Boah, das wäre auch die Hölle. Ein Text-to-Speak für den Chat. Das wäre die Hölle. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen, wenn ich das alles hören würde. Dann wäre, glaube ich, dann wäre vorbei. Ich muss mal gucken. Ups. Guck mal, jetzt bin ich gegen mein Mikro. Jetzt Na, mutet er sich gleich. Er mutet sich gleich. ich mutiere gleich. Das wird es wohl eher sein. Ich laufe grün an und mir platzen die Klamotten vom Körper. Echt so schnell geht das? Wie Hulk? Ja, ich hätte jetzt gedacht, du nennst ihn Hulk oder so. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Hätte ich beim. Nee, Hulk und Hulk. Hulk ist aber einfach sympathischer, finde ich. Das klingt auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich sein Kosename von seiner Freundin. Kann Na, was sein, hat machst er du da eine mit deinem Freundin? Headset wieder? Was machst du da Ja, mit das deinem war am Headset? Rutschen. Also mir ist ja schon wirklich viel runtergerutscht. Ja? Also wirklich, extrem viel. Aber ein Headset ist mir bisher noch nicht vom Kopf gerutscht, weil das nämlich eigentlich gar nicht geht. Klar geht das. Kommt ja darauf an, wie du es aufgesetzt hast. Ja, setz es doch einfach mal richtig rum auf. Ja, aber dann verstelle ich es total. Und dann rastest du wieder aus und mutest dich und schmollst. Das Ey, stimmt. das wird so der Dauerbrenner, dir vorzuwerfen, dass du dich mutest, um zu schmollen. Ich glaube, du hast dir damit keinen Gefallen getan. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich finde das ja eigentlich ganz putzig. Echt? Ja. Der Weibi Fight fährt da irgendwie einen ganz eigenen Zug gerade. Nee, das ist hier aus dem Brodex. Ja, der zitiert gerade aus dem Brodex die ganze Zeit. Das ist jetzt die Hausaufgabe für Möb Möb, das auswendig zu lernen. Zum Glück bin ich nicht Möb Möb. Auch du bist Möb Möb. Nein, ich bin lame, weil ich tu Running Gangs ummoden. Sag mal, du hast schon in der Schule auch Englisch gehabt, oder? Oder war da nur Nein, Singen du und liest den Klatschen? Chat nicht. Ja, du liest, wie gesagt, du hast bestimmt einen eigenen Chat hier. Wenn der YB Fight seinen eigenen Zug da gerade hat, hast du deinen eigenen Chat hier. Du hast echt deinen eigenen. Das ist unglaublich. Jule, komm bitte in den richtigen Möb-Möb-Chat. Komm jetzt aus dem Da Freenode steht raus. Running Gangs umzumoden, um sie nochmal zu erzählen, ist lame. Ich habe den nur satzlich schon ein bisschen umgestellt, indem ich gesagt habe, ich bin lame, weil ich Running Gangs ummode. Jo, aber das steht da nicht so. Was Du steht kannst denn da das. sonst? Okay, ich würde es der Höflichkeit halber schon mal so lesen, dass da steht: Running Gags, um zu modeln, um sie nochmal zu erzählen, ist lame. Man muss auch ein bisschen mitdenken hier beim Chat, ne? Auch mal ein bisschen gönnerhaft sein und nicht immer auf die Kleinigkeiten rumreiten und dann beleidigt sein und sich muten oder so. Ja, man muss auch mal ein bisschen gönnerhaft sein. Ich hab grad gehustet. Deshalb habe ich mich gemutet. Das ist extrem lustig. Wenn ich huste. Wenn du dann so ein bisschen kicherst, wenn du dich gemutet hast und ich es höre und du dich dann ertappt fühlst, wenn du hustest. Wieso hörst du denn, wenn ich mich mute, dass ich kicher? Das kann ich dir sagen, weil ich hier eine Anzeige habe und diese Anzeige sagt mir genau, wenn dein Pegel auf, was ist denn das, minus 80 runtergeht, dann weiß ich, du hast gemutet. Ich merke das. Man kann dir kein U für ein A vormachen. Auch wenn man das öfters versucht. Aber hey, das U ist rund, das A ist spitz. Der Peter lacht über einen Witz. Oh Mann. Das ist eine Eselsbrücke. Lernt man das so im Ruhrpott oder was? Das sind so, ja, das sind so Ruhrpott-Sprüche bei uns. Deshalb kann es ja auch mit dem Ruhrpott nicht aufwärts gehen. Eigentlich ist der total schlecht, aber. Doch, hier geht einiges aufwärts. Hier geht ja einiges. Wir sind ja jetzt hier im totalen Umschwung und hier läuft einiges total super. Aber nein, ich hasse die Eisprinzessin nicht. Ich fand nur Running Gangs besser als Running Gags. Kommt der Teddy auch aus dem Ruhrpott? Der Teddy ist übrigens noch relativ jung, habe ich gerade gesehen. Das ist nämlich Teddybär87, ist sein Twitter-Account. Ja, aber relativ jung mit 87. Das ist schon, also das ist schon. Und Teddybärchen87 ist ja auch mal ein Nick, wo man jetzt sagen könnte. Oh Scheiße, jetzt was ich sage, wird wieder die ganzen Spekulationen hochgehen. Aber Schatz, nur weil du alt bist, muss ja ein 87er Jahrgang nicht jung sein. Kennst du das Gefühl, wenn sich bei gewissen Worten aus deinem Mund so ein Gefühl entwickelt, als würde dir einer ganz kleine spitze Stöckchen unter die Du meinst bei dem Fußnägel Alter treiben? oder bei dem Schatzi? In deiner Variante bei beiden. Dann hat sie ja auch die erwünschte Wirkung. Sag mal, wenn die Reiter der Apokalypse aufsteigen, ja, die nehme ich da auch direkt mit auf dem Pferd hinten drauf, oder? Die sagen doch, komm, Jule, bei wem willst du sitzen? Pest, Cholera, Krieg, Hunger, ja, bei wem willst du sitzen, Jule? Komm, Jule, steig auf! Es ist Ich Zeit! nehme sie alle. Ja, das glaube ich. Du wechselst ab und zu mal, ja, das ist, ja. Ja. Der ist aber Der auch Rio nicht kennt schlecht. sich aus mit den Reitern, weil er ja einer von denen ist. Ich glaube, die Pest. Ja, ich kenne natürlich alle Reiter. Also es sind ja eigentlich vier. Es ist Pest, Hunger. Pest. Nein, Pest, Hunger, Pest. Krieg. Pest, Hunger, Krieg. Der vierte Reiter Pest. fällt mir gerade nicht ein. Nee. Pest. Nein, Pest ist der erste. Wenn einer gerade weiß, Tod, Tod ist das. Ach ja, natürlich, Tod, ja, selbstverständlich, natürlich, ja, Tod. Tod ist auch einer der Reiter der Apokalypse. Im Ja, du Übrigen fand ich den hier gar Pest. nicht schlecht, dass du einer von den, dass du der kopflose Reiter an Halloween bist. Den finde ich auch nicht Das kam schlecht. ja auch von der süßen Alex. Wer ist denn da damit? Nein, kam nicht. Doch. Nein. Doch. Ja, kam. Wenn du das sagst, dann wird das schon alles stimmen. Du siehst ja auch einen anderen Chat hier. Ich habe. Ja, er kam von der Evil-Eisprinzessin Schicken. Ja, und die Alex hat es korrigiert. Es ist. Wie heißt der nochmal bei Sleepy Hollow? Das ist nicht der Hesse. Das sagen die ja nicht. Das wärst du ja. Wie heißt der denn bei Sleepy Hollow? Was sagen die denn da immer? Warum sollte ich denn aufpassen, Evil Du Shin? solltest einfach besser in den Chat achten, doch. Sagen die Ja, echt die der sagen, Hesse? der heißt. Echt, sagen die der Hesse? Ja, geil, Wenn Jule, die du bist Alex sagt, überführt. dass es sicher ist, dann ist es sicher. Ja, da bist du jetzt überführt. Ja, Sleepy Hollow Jule, ja. Mann, Mann, Mann, doch. Ich wusste es immer. Ich soll eben nicht den Chat auf beachten, nämlich ich soll aufpassen, weil die Evil Evil ist und noch nicht Rage. Ich hasse es so sehr, wenn sie das tut. Ich hasse es so unendlich, wenn sie den Chat dann vorliest zwischendrin, wo überhaupt gar kein. Es, wisst ihr, es ist so. Ja, also die, die es jetzt halt nicht sehen, weil die es halt nur hören. Ihr müsstet mal wirklich mit in den Chat kommen und euch mal wirklich dann anhören, was die dann da so liest, in welchem Zusammenhang. Ja, Julia, ich gebe dir einen Tipp, ganz rechts außen stehen auch Uhrzeiten. Da kann man dann auch gucken, wie alt das ist, was du gerade rezitierst. Und wenn etwas so 2 Minuten alt ist, dann ist es sehr alt. Nee, bei mir nicht. Ich habe erstmal keine Uhr und das war gar nicht so alt. Nee, war nicht so. Wie gesagt, ihr müsst Vielleicht auch wissen, leckt ja Jule und mein ich Chat. haben. Ja, der leckt. Der leckt so richtig schön bis zu den Bömmelchen leckt er doch. Guck mal, Frei gerade nach. kamen, wir freuen uns, wenn ihr uns beachtet. Das mag Jetzt sein. nein, auf der Weboberfläche gibt es keine Timestamps. Ach so, ja, du benutzt ja das Webdingen. Ja. Ja, Hol dir wie mal eine lässig. vernünftige. Ja, wie Lassie. Leckt wie Lassie. Und ja, Lassie leckt Rios Bömmel. Ja, Lassie war aber eine Die, oder? War Lassie eine Die? Ja, ne? Ich Kommt bin drauf an, so. welchen von den tausend, die sie wahrscheinlich benutzt haben, um die Sendung zu machen. Ja, aber das waren ja alles Weibchen hier. Wenn da wohl keine Rüden genommen haben, ja, der dann da schön mit seinem Gehänge dann da irgendwie hier so, oh, Lassie, du süßes Weibchen, ja, Klemmer weg Der hat hier. so viel Haare da hinten, das fängt fast, also das wird überhaupt nicht auffallen. Die sind toll, oder? Du hast gestern erzählt, du hast einen Wolfsspitz. Ja, der S hat ja sind das. zugehört. Der hat ja nicht Ja. nur sinnlos irgendwelche Sounds eingespielt, der hat ja Nein. sogar zugehört. Ja, ich wollte jetzt aber nur wissen, warte mal, ich suche mal eben hier so einen Wolfsspitz, den habe ich ja gestern auch schon gesucht. Ja, genau. Ist das wirklich so ein Wolfsspitz? Weil dann bin ich nämlich total neidisch. Ehrlich, da bin ich total super neidisch. Warte, hier, den habe ich mir schon rausgesucht. So, schnack. Soll ich den Link jetzt aufmachen? Ja, bitte, weil das ist ja Wunschhund aktuell. www.wunsch-hund. Wunschhund. Ähnlich. Echt jetzt? Sie hat vom, also das Fell her und der und die Rute her und so das Dings, nur die Farbe ist ein bisschen anders, da ist mehr so Schäferhundmaserung drinne. Aber ist die auch so oben hier so am Hals so buschig? Wie sehen die aus, wenn die nass sind? Sie wird nicht gerne nass. Ah, also geht sie nicht ins Wasser. Nee, und sie lässt sich auch nicht gerne nass machen. Man Aber muss sie immer zwingen. sind die dann so schlank wie am Pfötchen oder sind die wirklich ein bisschen mopsiger? Kommt drauf an, wie genährt sie sind. Ja, ist deiner mehr so etwas mopsiger oder ist er mehr so wie an den Pfötchen? Mopsiger, aber es liegt an meinem Vater. Ja, Der füttert die. ja, gutes Futter. Nee, Wolfsspitze sind wirklich, also die sind ganz weit vorne. Die sind echt super. Meine Hunde sind generell ganz weit vorne. Und wenn du was anderes behauptest, Hab ich doch auch. Ich dann habe doch jetzt gerade ja. den Wolfsspitz von dir gelobt. Ja, das hoffe ich auch. Wie heißt der Merkt ihr Spitz? eigentlich, wie er sich heute einschleimt? Ich Kriegt ihr das mag halt mit? Wolfsspitzen. Kriegt ihr mit, wie der sich heute bei mir einschleimt? Wie Hast du ein heißt denn schlechtes das? Gewissen wegen gestern? Nein, hab ich nicht. Wie heißt denn das Tier? Sag mal. Hund. Ja, wie heißt dein Wolfsspitz? Oder ist dir das zu intim, dass wir jetzt über den Wolfsspitz kurz sprechen? Anonymous. Oh. Sie hat eine Maske auf. Sie will nicht erkannt werden. Nicht an Doggy muss? Nein. Nein. Jetzt sag mal. Guck mal, Jackal quittet jetzt. Ich glaube, deine Freunde da, die machen irgendwie ganz Komisches. Ja, das mag sein. Kannst du mir kurz sagen, wie der Hund heißt? Abby. Echt jetzt? Ja. Toll. Warum wurde denn jetzt dieser Getting-Dingsbums gekickt? Keine Ahnung. Oh, weißt du, was ich gestern geguckt habe? Kennst du auf dem Nockerberg? Hm, ja, bestimmt kenne ich das, Jule. Das ist so in der Ecke vom. Ist das da in der Ecke vom Eierberg? Oh, du bist so ungebildet. So ja. Ungebildet. Du kennst den Eierberg auch nicht, also 1-1. Nein, du kennst den Nockerberg nicht. Ja, du kennst den Eierberg nicht. Dabei hast du erst behauptet, du würdest ja alle Bereiche kennen. Ja, Alter. Nein, Alte, wenn überhaupt, ja. Wir haben noch den Frauentag. Was ist denn das Nockerberg hier? Das ist, also gestern live gab es auf Bayern 3 oder nee, auf Bayerischen Fernsehen. Ach du Scheiße, ich lese gerade schon im Chat hier. Ja, gibt's immer so eine Satire-Kabarett-Geschichte, wo die Bavaria sich die CSU-Politiker aus Bayern vornimmt und die dann fertig macht. Und sich dann über die ganzen Skandale lustig macht. Und dann gibt's halt noch so ein Theaterstück ein bisschen. Ich halle ein bisschen, sagt Möb. 4, 2, 4. Halle an der Saale oder was? Wenn ich laut bin. Ja, das liegt aber an deinem Headset, weil hier fällt die Summe sauber rein. Ich mag mein billiges Headset. Nee, ist ja gut, dass du dir bald jetzt ein neues kaufen kannst, weil es gibt ja jede Menge Flatter abzurechnen. Ich kaufe mir doch von Flatter kein neues Headset. Aber sowas von, du hör mal, da kannst du aber mal richtig von ausgehen. Nein. Dass du dir davon so richtig. Nein. Aber hör mal, scheiß die Wand an. Fragen in der Sonnenschein, ne? Also nur, ja, weil du das gemeinsame Konto verwalten darfst. Der durfte ich ja nicht, haben wir ja gerade rausgefunden. Ja, doch, du hast ja zumindest den Anschein, dass du es verwaltest. Ach so. Ja, das ist mehr, als ich jetzt weiß, aber okay. Ich lass dich ja in dem Glauben, dass, du das machen darfst. Ah, ja. Der Teddy würde gerne wissen, wie viel Geld du für ein heißes Date haben wollen würdest. Ja, aber wir haben doch gesagt, dass du mein Zuhälter bist. Das muss er doch mit dir absprechen. Oder zumindest stellst du dich immer so dar, als wärst du mein Zuhälter. Du willst mir ja jetzt auch schon vorschreiben, wofür ich mein Geld auszugeben habe. Ja, sei froh, dass ich dich dafür ein Headset kaufen lasse, doch. Ich will aber kein Headset. Ja, du kriegst aber ein Headset. Da kannst du auch von ausgehen. Das hat hier nämlich alles ein Ende, doch. Nein, ich will nicht. Wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr hier auch in Hörerservice investieren. Ja? Und da gibt es dann mal der, so einen der gestern richtig... die Hörer einfach hängen hat lassen, ja, und ich den Hörerservice gemacht habe. Ja, Service. Du sollst nicht so laut atmen. Sagt? Ich. Und der Audio-Nazi ganz tief in dir drinne. Ja, aber seit... eigentlich müsste das jetzt total klar gegangen sein, weil das... aber ich will dich ja nicht mit... ich will dich ja nicht mit Technik langweilen. Ja? Ach, ich höre dir irgendwann nicht mehr zu. Ich mache mir immer nur Sorgen um den Chat. Der Chat. Der Chat ist übrigens heute gar nicht da. Also der Chat. Den hast du vertrieben. Chat. Den habe ich nicht vertrieben. Der kam gestern, als es fast am Ende war, kam er ja noch mit dazu. Dann war er ja auch total konsterniert. Du sollst weniger rauchen. Das sage ich ja, ihm auch immer. Fall. Ich sage ihm auch immer, rauch weniger. Hm. Nee, eigentlich sage ich immer, rauch mehr, dann stirbst du früher. Hm. Oh, der war jetzt böse. Wie viel willst denn du für ein Date haben? Ich? Rio, mein Rio. Ich glaube, der ist schon mit einer Pulle Bier und einer Packung Zigaretten zufrieden, Eisprinzessin. Jetzt ohne Scheiß. Die Ruhrpöttler sind da nicht so. Jetzt ohne Scheiß, also ich sag mal so, hier so ein Mit dem Kasten Bier und eine Schachtel Kippen, da lockst du mich mal schön hinterm Ofen hervor hier. Ja, und ich nehme auch eine Pulle Aber Whisky. du darfst halt nicht so viel Whisky. erwarten. Der kommt dann halt in Jogginghose und Adiletten und so. Nee, gar nicht. Nee, maximal Schuhe und Socken. Pfannkuchen geht auch immer. Warum denn Schuh? Nein, du, ach, du kommst doch so die Adiletten an. Komm. Nein, wenn dann wirklich hier Und genau auf dieses Bild, dass du einen Ditsche verkörperst, holt sich der Weibi Feit gerade einen runter. Nee, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das ist ja. Der sagt ja immer zu mir: Ah, komm, Herr Rio, schick mal ein paar Fotos hier, wenn du da im Bademantel und Joggingbuchse gerade unterwegs bist. Und ich sag immer: Boah, Alter, Veit. Ey, ja, komm, mach mir mal einen Katalog hier, mach mir mal einen Kalender. Ja, der will immer einen Kalender von mir haben, jedes Jahr zu Weihnachten. Schlimm. Schlimm. Machst du immer einen oder tust du einfach nur ihm dann den gleichen Kalender nochmal schicken? Ich schicke in den gleichen Kalender, aber die Bilder in einer anderen Reihenfolge. Also es fällt ihm schon nicht auf, gell? Bisher hat er noch nicht gemeckert. Aber das ist egal, die Seiten kleben ja mittlerweile wahrscheinlich eh alle schon zu. Kriegt Jackal das gleiche Geschenk? Jackie? Überlegen. Hey, über sein Geschenk will ich jetzt nicht sprechen, weil das ist ja gerade hier in der Mache. Aber das hat auf jeden Fall was mit Unterhemd zu tun Aber und ihr feiert Bikini. doch gleichzeitig Weihnachten. Nein, Jackie und ich feiern nicht gleichzeitig Weihnachten. Dann würde ja auffallen, dass YB Fight und ich zusammen sind und dass das mit Jackie dann eine Dreiecksbeziehung ist. Das würde dann ja auffallen. Das habe ich jetzt laut gesagt, oder? Ja, und die sind beide im Chat und das mit dem Runterholen hat der Wi-Fi öffentlich gesagt. Scheiße. Ihr seid ja so doof. Ihr seid ja so doof. Na, das hat jetzt echt nicht geklappt. Auch da ist die Kein Wunder, nächste dass die Krise. Frauen die besseren Fremdgeher sind. Auch da, ja, das gibt es da eine Statistik? Die würde ich ja gerne mal. ich weiß nicht, zickst du gerade mit der Ich? Eisprinzessin? Ja. Nein, warum? Weil die Eisprinzessin packt ihren Lies Rechner doch rein, die bitte. Kabel Ja, raus genau. vor die Wand, wenn er nicht gleich aufhört zu zicken. Ja, aber der Letztens hast Rechner du zu ist noch. damit Ja, aber. gemeint. Das bezieht sich auf der Rechner. Ich glaube, Jetzt der mal meint ganz ehrlich. dich. Ja, genau. So Satzbetonung zu lesen ist auch wirklich nicht, ne? Das ist echt unglaublich. Doch, ich glaube, sie lässt an ihrem Rechner aus, dass du einfach die größte Zicke unter uns bist. Oh. Scheiße, ich habe meine Oberlippe in der Flasche fest. Sekunde. So, jetzt geht's wieder. Außerdem habe ich letztens erst, wurde ich letztens erst angepumpt, ja, weil ich mich immer auf den Chat beziehe, ohne zu sagen, worauf ich mich beziehe. Das wäre ja so schlimm für die, die das dann nachträglich hören. Ja, Jetzt beziehe ich jetzt. mich auf den Chat und sage, worauf ich mich beziehe, und das ist auch falsch. Ne, jetzt verfeinerst du es damit, dass du einfach die Satzmelodie komplett in den Arsch machst, wenn du das liest. Das machst du auch absichtlich. Ja, Ja, weil ich immer noch der Meinung bin, dass der Einzige, der hier zickt, du bist und nicht der Rechner von der Eisprinzessin. Der hat einfach nur oh. Charakter. Das redet ihr Windows-User euch schön, oder? Ihr sagt dann so, Ja, die ah. funktionieren ja wenigstens. Die hören nicht Ja. einfach bei einem Podcast auf und lassen sich nicht mehr ins Internet Ja, das hat auch was mit einwählen dem und Mac so. zu tun. Das hat ja auch Womit was mit hatte dem es Mac denn zu tun. sonst zu tun, dass Mit der dem Mac verhurten. ausging? Ich habe nie gesagt, dass der Mac ausging. Ja, letzte Mal, als ich gesendet habe, hat mein Provider einfach gesagt: So, wir machen jetzt mal Quit. Und da ging nichts mehr. Aha, 644. Ja, das war vom. Das war schon mehr als der 644 vom Jetzt guck mal, Provider. jetzt steht hier Eisprinzessin. Liebste Jule, wenn ich mal groß bin, ich wachse nicht mehr zur Info, dann heiraten wir. Meint sie jetzt den Rechner, dich oder mich? Es bezieht sich auf liebste Jule. Sag mal, das ist mir immer mit dir, möchte ich mal ein Buch lesen, du. Du liest doch wahrscheinlich jede Seite irgendwie 10 Mal, damit du den Satzzusammenhang da rauskriegst oder was. Das gibt's doch alles gar nicht. Ja, was ist denn da los mit dir? Was ist denn da los hier, Jule? Was ist denn da los? Ah ja, kann ja auch die Anrede sein, liebste Jule. Und kann sich ja dann darauf beziehen, auf ihren Rechner oder darauf, dass ich dir gesagt habe, du wärst die Zicke. Diese Bierflasche kühlt meine Schläfe gerade ungemein auf Betriebstemperatur wieder. Ah. Mit dir möchte ich mal ein Buch lesen. Das Ist doch ist ein gar schöner keine Spruch. Bücher. Es heißt Bücher. Bücher. Du hörst doch nur Hörbücher. Das stimmt. Ich höre ausschließlich eigentlich nur Hörbücher. Eigentlich hört er gar nichts, nämlich nur Sounds und Audios, die er dann sowieso nicht veröffentlicht. Ne, die höre ich ja nicht mehr. Das macht ja unser vorbildlich arbeitender Mip-Mip-Praktikant, Herr Ed Forseti, das O ist eine Null dabei. Sehr, sehr, sehr, sehr vorbildlich, wie er das macht. Und ich habe auch ganz, ganz viel, was ich jetzt veröffentlichen kann, weil er hat das alles total. Wir haben heute nochmal so einen kleinen, ja so, ne? Hier, ja, genau. Das haben wir besprochen. Ja. Und ja, mir fällt es nicht ein, was wir da besprochen haben. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was daran so Scheint lustig ja ist, das. nicht so wichtig gewesen zu sein. Ja, doch, es war wichtig, aber mir fällt es nicht. Ah ja, Metadaten, das war das Wort. Er bügelt jetzt auch immer die ganzen Metadaten von den Podcasts da rein, also Logo und wer gepodcastet hat und lädt das dann direkt nach. Wir sagen bei uns Archive. Ich weiß, du hättest dafür eine andere Aussprache. Und da lädt er das dann hoch. Und dann gibt er mir den direkten Link und dann kann ich das direkt verheiraten. Das ist schon eine ganz putzige Sache. Und immer wenn etwas eine putzige Sache ist, mache ich ein Schiff. Und der Aki geht. Tschüss, Aki. Aki, mach's gut. Das ist der Archive. Aki, auf Wiedersehen. Dankeschön. Du musst ihn jetzt nicht extra noch vertreiben. Er wollte schon freiwillig gehen. Ja, und die letzten beiden Theatralia-Folgen kommen auch. Und dann haben wir die Irgendwann Frage auch mal. beantwortet. Nee, nicht irgendwann. Ich habe ja jetzt alles hier als fertige Links, die dübel ich morgen ins Ultimate WordPress rein. Und dann ist wieder alles total schick und dann sind wir auch auf dem gleichen Stand der Dinge. Ja, Willst du den gleichen. die Top-Pflanze werden von der Eisprinzessin? Ich Jetzt ist weiß so ja, die Frage, wie. meint sie jetzt die Top-Pflanze, also die Top von Top of the Pops-Pflanze oder die Topf? Restaurieren, deine Arme. Ach, wie mein Topf. Topf. Man sagt doch auch Top hier auf Ja, jeden das hier noch Top. Top. Vielleicht bist du Ja, ja die Top. Top of the Pop-Pflanze. Dann wäre da nur ein P. Ja, das zweite P gehört zur Pflanze, du Depp. Ach ja, stimmt. Also wir beide sollten mal ein Buch lesen. Oh Mann. Ich habe mal so ein Prospekt vom Metzger gelesen und da stand halt frische Flugenten. Und ich war so überlegen, boah, was sind denn Flugenten? Alter, was ist wohl ein Flugent? Ja, ich habe das dann gegoogelt, weil ich nicht wusste, was ein Flugent ist und kam dann darauf, da stand Flugenten. Aber ich habe es wirklich auseinandergelesen. Ja, Flugenten. Sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Die gute Flugente. Ja. Und das Geilste ist, deswegen lese ich auch kaum noch Bücher, also insbesondere keine Kriminalromane. Ja, das ist echt das Allergeilste. Ich Ja, habe, erzähl. das, ich lese dann da so, dann steht dann und der Polizeibeamte, so, und mein Gehirn macht Folgendes, da steht für mich nicht Polizeibeamter, beziehungsweise Beamter, da steht für mich Beamte. Ja. Und ich habe dann immer das Bist Problem, halt ich ein, lese du das. knisterst. Warte Oh. mal, noch mal. Red mal. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Und ja, immer wenn ich dann halt lese, irgendwas mit Beamte, dann macht mein Gehirn da draus Beamte. Und ab dann beginnt für mich das Problem, dass die Geschichte eine unglaublich merkwürdige Wendung sofort für mich nimmt. Weil ich denke mir dann, Alter, warum beamen die da? Was ist das für ein kranker Freak-Scheiß? Du bist einfach ein Nerd. Nur Nerds lesen anstatt Beamte Beamer. Oder beamte. Das ist krank, oder? Ja, aber es hat mit Nerd nichts zu tun. Ich glaube, das ist einfach so eine Deutsch-Englisch-Problematik. Keine Ahnung. Eisprinzessin und Alex spielen gerade Reise nach Jerusalem mit Vivi Veit und Jarkil. Ja, die setzen sich beide auf. Ach ja. Was liest du denn so für, nee, was hörst du denn so für Bücher? Das letzte, was ich gehört habe, war Flug der Störche. Ich weiß nicht, was es da jetzt zu lachen gibt. Ja, will ich, dass das letzte, was ich gehört habe, war Flug der Störche. War das ein Roman oder Sachbuch? Willst du mich jetzt verarschen? Es war ein Sachbuch und zwar ging es darum, Über wie den Flug der über Störche. den Flug der Störche. Oh, sehr schön. Kannst du es doch mal sagen? Nein. Nein. Ja, es geht darum, wie die Störche halt von Nord-Süd zuerst nach Ost-West und dann von Ost-West zurück nach Süd-Süd-Ost fliegen. Das geht 500 Seiten. Sehr, sehr spannend, unglaublich spannend. Fängt damit an, wie der Storch, mit Namen übrigens Sto, sich auf die Suche macht. Ja, und dann findet. Aha. Man sagt ja auch bei uns hier im Ruhrgebiet, wer storchet, der findet. Du erfindest immer total den Scheiß. Natürlich ist es kein, das ist von Schatzing, ist das. Du kennst ja wohl den Flug der Störche. Jetzt war mir nicht schwach. Heißt das Buch vielleicht anders? Ich guck nochmal. Ich meine, das heißt doch der Flug der Störche. Der Flug der Störche. Ist das ein Sachbuch? Ja, natürlich ist, heißt das der Flug der Störche. Ja. Ja. Er ist übrigens nicht Schatzing. Ist nicht Schatzing. Ich habe mich vertan. Ist Grand. Grand. Ja, der Flug der Störche für euch Literaturbanausen. Genau, der Schwarm ist Schatzing. Ja, richtig, richtig. Der Schwarm ist Schatzing und der Flug der Störche ist hier. Das war sehr gut. Schätzing heißt er auch überhaupt. Der heißt nicht Schatzing, Schätzing Der heißt hat doch auch den Schwarm geschrieben. Der hat auch den Schwarm geschrieben, genau. Und ich habe mich jetzt gerade vertan mit der Schwarm und der Flug der Störche. Weil ich dachte beim Schwarm, nämlich an den Schwan. Aha. Wusstest du, dass Störche und Schwäne sehr artverwandt sind? Das ist ein bisschen so wie die Geschichte mit Apfel und Zwiebel. Ist auch das gleiche Gemüse. Und wusstest du, dass Tomaten, ja, keine Früchte sind, sondern eigentlich per Definition, nee, andersrum, kein Gemüse, sondern per Definition Früchte? Da brauchst du jetzt auch gar nicht googeln. Ich merke, dass dein Internet schlechter wird. Nein, ich google nicht. Achso, okay. Doch nicht zu dem Thema. Ah, okay. Wollte ich mal gesagt haben. Gibt's morgen eigentlich einen Frühstückscast, Jule? Den macht ihr nie mit mir, deshalb weiß ich das nicht. Hättest du Bock, morgens mal mit uns zu frühstücken? Nee. Ich Weiß bringe ich auch nicht. Hörnchen mit. Ja, aber die haben mich doch schon abends, warum sollten die mich dann morgens nochmal hören? Ja gut, normalerweise das Jule-Programm ist ja morgens, mittags und abends. Du kennst doch Nee. den berühmten englischen Rhyme. Wie ist der? Jule. Twice plus one. A day keeps the doctor away. Away. Nicht, oder? Nee, der war auch nicht gut. Wir sollen irgendwas Kritisches zu dem Zapfenstreich sagen, hat irgendeiner. Ich habe vergessen, wer es war und wahrscheinlich ist er schon im Bett, aber das wurde irgendwann mal im Chat angesprochen. Hast du was Kritisches zum Zapfenstreich zu sagen? Ja, jetzt ganz ehrlich, das ist mir totales Arschriemen. Das werde ich egal, das interessiert mich nicht. Also, das ist für mich total uninteressant, ehrlich gesagt. Ich habe die Musik nur gehört. Welches Lied hat sich denn gewünscht? Ich habe es nicht mitgekriegt, aber es komplett Ich auch nicht, ignoriert. aber irgendwie Over the Rainbow, glaube ich, gab's in der ganzen alten Version. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich glaube, es gab Over the Rainbow. Alter. Und am Ende des Regenbogens. Mann, Mann, Mann. Echt jetzt? Ja. Und mit Vuvuzela. Ja, aber ja, und die wurden, glaube ich, irgendwie weggenommen oder so. Aber ich glaube, es gibt eigentlich zu dem Zapfenstreich nichts Wichtiges zu sagen, außer gut, dass die Altkanzler, Altpräsidenten weggeblieben sind. Ansonsten war das ja längst fällig und dass er das überhaupt durchgezogen hat, zeigt ja auch nur, wie was von Arsch er ist. Ja. Also stimmt. Im Grunde hätte er Anstand und Ehre und den Ehrensold auch verdient, dann hätte er gesagt, er verzichtet auf alles, weil er hat gefailt während seiner. Also ich fände natürlich. Das sagt man ja jetzt nicht mehr so gerne, aber dass er in seiner Rede da gesagt hat, okay, der Islam gehört zu Deutschland oder wie auch immer, das fand ich ganz gut. Aber also für die Sachen, die er eigentlich stand, aber durch die Sachen, die er sich da geleistet hat, hätte er im Grunde das Rückgrat haben müssen und den Anstand zu sagen, er verzichtet drauf. Ich verstehe sowieso nicht, warum ehemalige Bundespräsidenten noch ein Büro brauchen, noch einen Chauffeur brauchen und dann auch noch irgendwelche Angestellten. Die können das ja eigentlich auch alles alleine machen. Ja, ich habe dazu leider keine wirkliche Meinung mehr, weil das für mich eine absolute Freakshow ist. Und immer wenn mir was zu freaky wird, da kann ich dazu auch gar nichts mehr sagen, weil das nehme ich auch echt persönlich schon fast und das beleidigt mich auch persönlich und ne, möchte ich nichts zu sagen. Das ist wirklich, das ist mir echt zu blöde jetzt mittlerweile. Ja. Ja. Ja. Ja. Soll das wieder ein Tier sein? Das ist ein Tier. Das ist die koreanische Fauchschabe. Die Süd. koreanisch. Koreanische Fauchschabe. Und wie ist die nordkoreanische? Die gibt's da nicht. Das hat politische Gründe. Die haben keine Fauchschaben. Möchte Aha. ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Das ist eine emotionale Ich habe Geschichte. vorhin, wo wir gerade bei Politik sind, ich habe während dem Theatralia, warte mal, ich muss mir mal räuspern. Da wird gemutet, vorbildlich. Ja, ich mute mich immer, wenn ich Geräusche mache und entmute mich dann. Ja. Ich habe vorhin, ich glaube während Theatralia, weil ich habe mir das ja dann doch angehört, habe ich, ja, aber nur wegen Niklas, auf keinen Fall deinetwegen. Wobei Niklas da auch grenzwertig war mit seiner Israel-Thematik, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe den Wahl-O-Mat vom saarländischen Landtagswahl gemacht. Also es gibt den Wahl-O-Mat, den sollten eigentlich jeder kennen, der wählen geht, weil ich finde ihn gut. Deshalb sollte man den auch kennen, weil ich ihn gut finde. Habe ich gemacht und habe mal die Sachen verglichen zwischen den Piraten und den Linken. Und jetzt ist es schade, dass der Chat nicht da war, weil mit dem Chat habe ich da auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Und die haben sich die saarländischen Piraten und die saarländischen Linken unterscheiden sich nur eigentlich, abgesehen davon, dass der eine vielleicht mal keine Meinung zu einem Thema hat und der andere aber eine Meinung hat oder so, unterscheiden sich eigentlich nur konkret in den Ladenöffnungszeiten und in irgendwas anderem. Ansonsten sind die identisch. Ja, auf jeden Fall. Das Ja, die, spricht dann genau, schon. kaum bis gar nicht. Dass das Quatsch ist, wissen wir jetzt beide, oder? Da müssen wir jetzt nicht wirklich noch darüber Wieso? diskutieren. Wieso? Ja, weil das Quatsch ist. Weil das ein völlig. Das ist totaler Unsinn, ist das. Wieso? Also, erstmal unterscheidet die Linke und die Piraten einmal demokratische Grundsätze, das wären dann die Piraten. Und antidemokratische Tendenzen, das wären die Linken. So, die Linkspartei will natürlich keine Demokratie, logischerweise. Ja, das möchten die nicht. Verstehst du? Auch wenn du da gerade am Tippen bist, verstehst du das? Ich ignoriere dich gerade, weil ich glaube, ich weiß, was du für einen Unsinn gerade von dir. Nee, ich rede keinen Unsinn. Die Linke möchte halt einfach keine Demokratie. Genau. Ja, das ist nun mal so. Das, was die anstreben, hat mit Demokratie Ich nichts mute zu mich tun. mal, ja? Ich bin dann mal weg. Ja, kannst du ruhig machen, aber das ändert dann nichts. Warum wollen Sie denn keine Demokratie? Also ich finde jetzt einen Sozialismus anzustreben, ja, hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Aus dem gleichen Grund wurde ja auch zum Beispiel die DKP damals verboten. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, mag mir jetzt nicht zustehen zu beurteilen. Ja. Und die Linke wird ja vom Verfassungsschutz auch mit Sicherheit nicht begutachtet, weil das jetzt so eine unglaublich demokratische Struktur ist, die die anstreben. Ja, Wenn und sie die... undemokratisch wären, wären sie verboten. Ach so, alle, die also undemokratisch sind, sind dann auch verboten in Die Deutschland. KPD ist ja auch verboten, weil davon abgesehen, dass es die einzige größere Partei damals war, die verboten wurde. Ja. Gut, ändert nichts daran, die Linke... Also dem ist der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind und deshalb sehen die nur die Linken. Ja, genau. Gut. Ja. Ja, gut. Ich packe mal gleich meinen Aluhut aus, aber das ist natürlich jetzt nicht die Argumentation. Die Argumentation ist einfach, dass die Partei, die Linke, die Demokratie nach dem Demokratieverständnis der Piratenpartei natürlich nicht teilt. Das ist doch völlig klar. Ja, das ist doch, willst du mir jetzt sagen, so eine Wagenknecht kannst du hier mit dem Schmidt-Lab vergleichen, oder was? Nein, weil die Wagenknecht dann doch noch ein bisschen mehr Inhalt bringt als einen Schmidt-Lab. Inhalt. Ja, Inhalt. Wagenknecht. Ah, ja, okay. Natürlich. Ich vergleiche einen Schmidt-Lab in irgendeiner Talkshow und das, was die Wagenknecht bringt, die kann dir da Zahlen um die Ohren hauen. Na gut, die versteht sie etwas. Zwar selber nicht, die Zahlen, aber das kann sie Natürlich wenigstens. Versteht die Ja. das. Ach, Quatsch. Ja, nee, das versteht die ist total gut. Die ist gut. Ja. Guck mal, wir haben so schön angefangen, ja? Nee, die ist echt ich hatte gut. Ich hatte dir auch echt schon verziehen, ja? Ja? Nee, die ist geil. Die ist richtig gut. Also die ist ein, wie gesagt, also ich sehe gerade auch zwischen den Linken, ja, und nee, da sehe ich überhaupt gar keinen Unterschied. Eigentlich ist das nicht sogar die gleiche Partei? Ich sag, guck mal, jetzt mal Rewind, ja? Ich will ja jetzt nicht sagen, mein Schatzi. Danke. Ich habe nur gesagt, dass der Wahl-O-Mat mit den Thesen zu den Wahlprogrammen, ja, mir ein Ergebnis gebracht hat, wo die Linke als erstes ist, die Piraten als zweites, die Grünen als drittes und die SPD als viertes. Die NPD war den fünften. Und dass, wenn man die Beantwortung der Thesen beider Parteien gegenüberstellt, sich die saarländische Linke nicht großartig von der saarländischen Piratenpartei mehr wollte ich da gar nicht sagen. Ich wollte mit dir auch keine Grundsatzdiskussion über Demokratie und über die Linke und über die SED und die Mauertoten und Sarah Wagenknecht machen. Ich wollte dir einfach nur von dem Wahl-O-Mat erzählen. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz anfügen, dass diese unglaublich unsympathische, ja, wirklich unsympathische, sich nach oben hat vögeln lassende Wagenknecht. Das ist überhaupt nicht wahr. Die ist schon viel länger in der Partei, als dass die mit dem Lafontaine zusammen ist. Ach so. Ja, und vorher war die mit einem, ich glaube, mit einem Unternehmer sogar verheiratet. Ja, aber der ist das doch egal, wer da an die Brosche kommt. Hauptsache, der hat irgendwie ein bisschen Kohle oder hat irgendwas zu sagen. Der Rest ist ja doch scheißegal. Wenn du aber sagst, ja, die hat sich hochgeschlafen, weil sie jetzt seit November mit dem Lafontaine zusammen ist, dann ist das falsch, weil die ist schon seit Ewigkeiten in der Partei und hat auch schon seit Ewigkeiten die hohen Ämter. Die hat sich doch schon. Stehst du da kausal zusammen? Die hat sich doch schon vor Jahren von denen bügeln lassen, das weiß doch jeder, ja. Das weiß doch jeder, dass die sich da hat schon stets und ständig von dem bügeln lassen. Das ist doch bekannt wie sonst was. Hier liest du keine Bunte oder was? Nein. Ich auch nicht. Ich wollte einfach nur ein bisschen über die herziehen und ranten, weil ich die wirklich extrem unsympathisch finde. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat die, also wer jetzt wirklich davon ausgeht und glaubt, dass die Linke... Ja. Hier Rio erprobt sein Stammtischniveau. Ja, danke, Möpsen 464. Ja, der Linken kann man auch nur mit Stammtischniveau begegnen, weil, weißt du, die Linke ist so eine Partei, die würde ich nicht mal als Deckel unterm kippelnden Stammtisch packen. Ja, das ist ganz, ganz weit unten. Das ist richtig ekelhaft. Und dann mit, ich will da jetzt nicht sagen, dass die Piraten super sind. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist jetzt auch nicht so mein, ne? Hier so mein Wie-Hi oder so. Aber das zu vergleichen, ist schon wirklich, wie hat gerade der Rigo geschrieben? Der Rigo hat dazu was Schönes über Twitter gerade Der geschrieben. Rigo soll nicht einfach im Twitter irgendwas sein, er soll in den Chat kommen, damit ich es auch lesen kann, weil mir nämlich verboten wurde von meinem Schatzi, dass ich ihn nicht in Twitter darf. Wir müssen sowieso darüber reden, ja, dass du ständig mir irgendwelche Sachen verbietest. Ich verbiete dir irgendwelche Sachen. Ja, du schreibst mir vor, dass ich mir ein Headset von meinem Geld kaufen soll. Nicht von deinem Geld, vom Flattergeld. Ja, aber es ist ja mein Geld, wenn es geflattert wurde und ein Teil mir dazu mir gehört. So, weißt du? Ja, in deinem kommunistischen Wahnsinn gehört dir natürlich davon die Hälfte. Ja, das ist jetzt ja. Ja, das ist das Einzige, was ich dir anrate zu tun, ein Headset. Und ich rate dir an, dein Headset so auf den Kopf zu lassen, dass es sich nicht die ganze Zeit verrutscht. Das Ich, sind so das die zwei verrutscht Wünsche. gar nicht die ganze Zeit. Ich Und werde nur ich. lauter und leiser, weil ich habe keine monotone Stimme. Ja, und ich möchte nicht, dass du irgendwelche Torrents ziehst, während wir Mach ich nicht. podcasten. Mach ich nicht. Du bist Okay. einfach nur jetzt sauer, weil mir gerade nicht, also dir nicht die volle Aufmerksamkeit gehört. Und Nein, es nein, ist ich werde einfach nur. nicht die Piraten wählen. Wieso nicht? Die sind doch total gleich wie die Linke. Wähl die doch. Fahr ins Saarland und Nein, wähle. ich finde die Linke besser. Ah. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Du sind echt kannst besser. ruhig zugeben, dass du die Linke gewählt hast. Ja, ich habe die Linken gewählt. Ja. Schließlich habe ich deinen Wahlzettel das letzte Mal ausgefüllt. Ja, genau. Wenn du Wahlzettel so ausfüllst, wie du den Chat liest, Wahlbetrug haben ne, wir begangen. dann ja, das ist ja Wahlbetrug ist immer, wenn du die Linke wählst. Das ist schon immer Wahlbetrug. Das ist automatisch. Damit öffnest du dem Wahlbetrug Tür und Tor, um das mal so zu sagen. Sobald die nämlich am Drücker sind, ja, dann schaffen die freie Wahl sowieso ab und dann hast du Werden hier doch die. sowieso nicht an den Drücker kommen. Weil den Warte mal ab. Fernsehdrücker habe ich bei uns. Ja, das stimmt. Den Fernsehdrücker. Nennst du wirklich Fernbedienung Drücker? Ja. Aha. Aha. Ja, liebe Jule, das soll es für Willst du heute noch gewesen irgendwas sein. erklären? Ach, Nee. du willst schon Schluss machen. Ja, nachdem gestern, ja, würde ich jetzt heute, nachdem wir Überlänge schon wieder haben, nämlich Du anderthalb mit den Stunden. 30, ja, aber du mit den 30 Minuten. Das packst du doch auch in Real Life nicht. Danke. Guck mal, weitermachen. Im Grunde bist du deinen Zuhörern noch was schuldig. Ja, ich habe jetzt hier schon mehr getan, als ich eigentlich. Nein. Oh doch. Nee. Oh doch. So, ich mache jetzt Nee. erstmal hier diese. Was hast du denn mehr getan für die Zuschauer? Wir haben Überlänge, anderthalb Stunden. Guck mal, zur Entschädigung müsste es noch eine Stunde geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Ja. Fall. Auf jeden Fall. Ja, müsstest du. Ja, die Stunde, die du gestern unter anderem gemutet warst. Ja. Tja. So. Guck weiter, Carsten. Wenn du dich. Weiter, Carsten. Mein Name Weiter. ist Rio, ich habe mit Carsten nichts zu tun. Carsten, aber der ist nett. Im Wer? Der Ka Gegensatz zu dir. Der Der Carsten. Carsten? Welcher Carsten? Boah, hast du einen an der Waffe. Ja, Du erzählst hier was von Schwäne und. das war der Flug der Störche und der Schwarm. Aber danach hast du was von Schwänen gesagt, die irgendwie gleich sind mit irgendwas. Ich habe da nicht mehr so ganz genau Ich habe gesagt, dass zugehört. Schwäne und Enten verwandt sind, genauso wie Zwiebel und Apfel. Und dann fragte ich dich, ob du weißt, dass Tomate eine Frucht ist und kein Gemüse. Darf ich dich eigentlich jetzt nicht mehr unterbrechen, wenn die Themen einfach langweilig sind, die du da anbringst? Das waren alles, das war richtig guter Output. Die wollen aber alle, dass du weitermachst, Rio. Ja, ich möchte auch Weiter, einiges. Rio, weiter, Ja, Rio. ja, ja, ja. So. Weiter, Du darfst Tschüss weiter, sagen. Rio. Ach du, guck mal, die wollen aber doch alle, dass wir noch weitermachen. Ja. Willst du nicht irgendwas verkünden? Ich habe nichts zu Damit ich dir nicht wieder verkünden. die Tupfe mache. Ich habe nichts zu verkünden. Nichts, gar nichts. Oh. Machst du morgen Frühstückscast? Nee, ich bin nicht eingeladen morgen. Ich bin Dann nicht kannst du ja eingeladen. Brötchen holen gehen. Brötchen holen gehen. Ja, das mache ich. Genauso bestelle ich die dann auch. Wahrscheinlich kriege ich dann direkt ein Blech am Kopf oder so. Heißt es in Ruhrpott irgendwie anders? Ja, da heißt es Brötchen. Brötchen. Genau so heißt das. Mit Schin. Ich bin echt mal gespannt, wann du aufhörst, Witze über meinen Dialekt zu machen. Nee, solange du den Dialekt hast, nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Das So. wird aber langweilig. Das wird ja Ja. dann ein Running Gang. Bang. So. Wir gehen raus. Sag Tschüss zu Beschwerden ihm. gehen an ihn. Wie immer. Wie immer. ich muss Tschüss sagen. Richtig. Sag Und Tschüss. morgen macht er Kaffee und Brötchen und so. Schön. Brötchen. Schön.